Die Vergleichung der aufgrund der Angaben von Annalen und Chroniken ermittelten historisch wahren Itinerare mit den entsprechenden urkundlichen Itineraren ergab nun als interessanteste Ausbeute gewisse Beobachtungen, die uns in den Stand setzen, den Geschichtsfälschern bei ihrer Geschichtskonzeptionsarbeit direkt auf die Finger zu sehen. Ganz offen enthüllt sich uns ihr so ängstlich verborgenes Tun. Wieder handelt es sich um das schwierige Thema der Kongruenz von Ort und Zeit. Wir wissen, dass und warum die Genossenschaft gerade bei dieser Aufgabe so sehr oft scheiterte und dass man schließlich durch die Erfahrung im Laufe der Aktion gewitzigt an jeder brenzligen Stelle der Chronologie zum Universalmittel des absichtlichen Widerspruchs als sichersten Rettungsanker seine Zuflucht nahm. Die Fachleute haben nämlich gemeinsam häufig eigenartige Verschiebungen in den urkundlichen Itineraren feststellen müssen. Was hat es mit diesen Verschiebungen auf sich? Hören wir zuerst Bloch. Er hat, wie übrigens andere Forscher vor ihm, herausgefunden, dass die Ortsangaben des Itinerars in vielen Urkunden mit den entsprechenden literarisch wahren Angaben nicht übereinstimmen, derart, dass zum Beispiel Heinrich II. Einige Tage vor dem in der Datierung angegebenen Tage sich an dem darin genannten Orte aufgehalten hatte, während er bei Konrad II. Konstatierte, dass der König erst einige Tage nach dem verzeichneten Tage an dem aufgeführten Orte nachzuweisen ist. Solch merkwürdige Störungen des Itinerars stellen, wie gesagt, keine vereinzelte Erscheinung dar, sondern häufen sich zu bestimmten Zeiten. Ficker will festgestellt haben, in Beiträge Band 2, Seite 409, dass in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts Verschiebungen des Itinerars auffallend seltener sind als früher und später. Gerade in dieser Zeit scheint das urkundliche Itinerar am meisten dem tatsächlichen entsprochen zu haben. Woraus der Leser schließen darf, dass mithin im Allgemeinen diese Verschiebung eine gängige Erscheinung ist. Die Itinerarstörung kann sich, wie wir sahen, in doppelter Richtung ergeben. Es kann sich einmal handeln um Nennung eines dem Tage noch nicht entsprechenden Ortes, zweitens um Nennung eines dem Orte noch nicht entsprechenden Tages, Datierung von einem Tage, an welchem der König den genannten Ort schon verlassen haben muss. Wichtig ist nun folgender Befund nach Ficker, Band 2, Seite 409, wo sich über die Art der Verschiebung des urkundlichen Itinerars bestimmter urteilen lässt, da findet sich durchweg, dass der Ort einem früheren Zeitpunkt entsprechen muss als der Tag. Wenigstens scheint mir das der Fall zu sein bis zum 14. Jahrhundert, wo sich daneben allerdings auch die umgekehrte Verschiebung häufig findet. Der Leser ist nun gespannt, wie Ficker diese wunderliche Verschiebungstatsache wohl erklären mag. Aber für den Fachmann ist nichts leichter als so etwas. Die beiden Arten der Verschiebung findet ihren Grund ganz einfach in dem Umstande, erstens, der Urkundenschreiber hat den Ort sogleich hingeschrieben, den späteren Tag aber nachgetragen. Zweitens, der Schreiber hat sogleich den Tag vermerkt, aber später den neuen Ort nachgetragen. Oder es ist zur Rückdatierung nur des Tages nach der Handlung anzunehmen. Ist das etwa nicht eine höchst einleuchtende Erklärung? Es scheint aber, als sei schon Ficker von der Erleuchtung selbst nicht unerschütterlich überzeugt, denn er gesteht auf Seite 275, in Einzelfällen wird oft schwer zu entscheiden sein, was die Verschiebung zunächst veranlasste. Wir erkennen ja auch hier einmal wieder deutlich, dass diese Erklärung auf die Unterstellung der wissenschaftsnotorischen Halbidiotie der mittelalterlichen Kanzleibeamten hinausläuft. Es waren diese Beamten, wie wir nun bereits bis zum Überdruss hören mussten, durchweg Leute, die nur mit Mühe und so oft auch dann doch nicht bis 20 oder 30 zählen konnten und die es einfach nicht zustande brachten, eine Datierungszeile so aufzusetzen, dass der Ort mit dem Tage übereinstimmte. Das heißt, manchmal glückte ihnen diese ungeheure schwierige Aufgabe doch, Man könnte fast annehmen, so ein Glücksfall sei ihnen versehentlich unterlaufen. Meistens war ihnen leider das Glück nicht hold, und so geschah es, dass ihre Datierungszeile Tummelplätze hanebüchenden Unsinns wurden. Woran jedoch weder der verantwortlich zeichnende Kanzleivorsteher noch sonst ein Mensch den geringsten Anstoß nahm, selbstverständlich auch die bornierten Empfänger solcher Urkunden nicht. Uns führt nun aber bereits die Erscheinung, dass sich jahrhundertelang bis zum 14. Jahrhundert wie auf Verabredung aller Kanzlisten die eine Verschiebungsabart einer besonderen Vorliebe erfreut haben soll, dass danach wie etwa eine aufkommende Kleidermode auch eine andere Abart sehr beliebt wird, auf den wahren Urgrund der vorliegenden Rätseldinge. Hier offenbart sich schematische Arbeit, nämlich die planmäßige Verschleierungs- und Widerspruchstaktik der großen Fälschungsaktion. Absichtlich und planmäßig hat die mächtige Fälscherhand auf verschiedenen Ebenen, der literarischen und der urkundlichen, die chronologischen Faktoren verteilt, vertauscht und vor allem vorwärts und rückwärts verschoben. Diese Verschiebungen der urkundlichen Itinerare stellen keine isolierte Erscheinung für sich dar, sondern sie wurden von Fälschern in Werk gesetzt unter ständiger Bezugnahme auf die Orts- und Datumsangaben der literarischen Quellen. Traten im Laufe der Aktion die leidigen Bruchstellen und gordischen Wirrwarrknoten der Chronologie auf, dann hieß es, mit den Mitteln des absichtlichen Widerspruchs und der Zwei- und Mehrdeutigkeit die Schäden notdürftig überdecken, und zwar gleichzeitig sowohl in der literarischen als auch urkundlichen Quellenwelt. Und da es nun unmöglich war, die gefälschten Itinerare so fehlerfrei zu erdichten, dass in jedem Punkte Ort, Zeit und Ereignis sich haarscharf deckten, so mussten neben den Widersprüchen der Annalen und Chroniken, siehe unsere berühmte Tabelle, sich auch die Itinerare der Urkunden kleine und größere Verschiebungen nach vorwärts oder rückwärts gefallen lassen. Gerade bei den Urkunden durfte man nicht genau, nicht eindeutig sein. Verfuhr man mit den Angaben in den Urkunden klar und eindeutig, so geriet man mit den literarischen Quellen in die ärgste Bedrängnis, denn dann hätten auch die Annalen und Chroniken das Richtige aufweisen müssen. Daran war nun aber wieder auf keinen Fall zu denken, da man durch die Schwierigkeit der zu zimmernden Chronologie zur Widerspruchstaktik gezwungen war. So musste notgedrungen in beiden Traditionssphären der absichtliche Widerspruch zum alles beherrschenden Prinzip erhoben werden. Als im 15. Jahrhundert die humanistischen Fälscher die Kaiser-Itinerare fabrizierten, waren sie sich nach einigen Versuchen darüber klar, dass sie die erstrebte Kongruenz der Orte und Daten nur annähernd genau erreichen könnten. Nur im Großen und Ganzen war die Richtigkeit der Angaben zu bewerkstelligen, derart etwa, dass ein bestimmter Herrscher zu einer ungefähren Zeit in einer gewissen Gegend geweilt habe. Auf die klare, eindeutige Angabe, der König hat an diesem Tage, an diesem Orte sich aufgehalten, musste klüglich Verzicht geleistet werden. Wie schon an anderer Stelle gesagt wurde, durften die Fälscher mit solcher annähernden Kongruenz, mit solcher Elastizität ihrer erdichteten Angaben vollkommen zufrieden und beruhigt sein. Denn keiner der Genossen hat an die Möglichkeit gedacht, in späteren Jahrhunderten könnte einmal der zusammengedichtete gewaltige Bestand der Quellen mit deutscher Gründlichkeit bis ins Letzte und Kleinste verglichen und überprüft werden. Man hatte ja in weiser Voraussicht die Quellen über ganz Europa zerstreut und in Archiven untergebracht, die ängstlich verschlossen gehalten wurden. Aber das Verhängnis nahte im 19. Jahrhundert doch. Die Quellen wurden in das helle Licht des Tages gezogen, und so ereignete sich denn, dass die größte Lüge der Weltgeschichte doch entlarvt und auch das versteckte Geheimnis der Itinerare enthüllt wurde.